Fünftes Kapitel: Die Schaffung der französischen Nationalkirche. Die theologischen Magister der Pariser Universität haben um das Jahr 1300 nicht etwa zum ersten Mal die angebliche Quintessenz, das Dogma des biblischen Schriftchristentums ausdestilliert, denn es existierten zu diesem Zeitpunkt bereits nicht bloß in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern Regionalkirchen mit Dogmen verschiedenster Prägung. Die Theologen, die sich in Paris versammelten, waren ja Abgeordnete der bestehenden französischen Regionalkirchen, und jede Gruppe brachte von ihrer Kirche einen Schatz bestimmter Dogmenlehrsätze mit nach Paris. Selbstverständlich wollten sich die Abgesandten in ihren Konferenzen nicht bloß über die Verschiedenartigkeit ihrer einzelnen Dogmen platonisch unterhalten. Sie hatten eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. Und nicht der Zufall hatte diese Männer vor ihre Aufgabe gestellt, Gott selbst schien ihnen die schwere Aufgabe aufs Herz gelegt zu haben. Wie eine Mahnung und Drohung lag etwas in der Luft über den Regionalkirchen, über der Priesterschaft der einzelnen Kirchen. Welcher Alpdruck lag auf der Priesterschaft der einzelnen Regionalkirchen? Eine bange Frage und eine sehr unbequeme dazu bewegte nachdenkliche Geister in der Hierarchie und auch unter den Laiengläubigen der verschiedenen Kirchen. Die Verschiedenartigkeit der Dogmen hatte diese Frage erzeugt und unter die Gläubigen geworfen. Sie lautete: Welches Dogma ist denn nun das Richtige, ist der wahre Extrakt des göttlichen Bibelwortes? Denn ein Dogma kann doch nur das Wahre sein. Was sollten die Priester in den Regionalkirchen antworten, wenn ihnen von ihren nachdenklichen Gläubigen dieses Argument entgegengehalten wurde? Wirklich, ein böser Alpdruck lag auf den Priestern. Jede Kirche konnte der anderen vorwerfen: Ihr irrt euch. Nur wir haben in unseren Dogmen die wahre Auslegung des göttlichen Willens herausgestellt. Ein böser Alpdruck lagerte auf den Priestern. Gab es keine Möglichkeit, die unbequeme Situation aus der Welt zu schaffen? Es gab eine Möglichkeit, und die Priesterschaften der einzelnen Kirchen in Frankreich haben diese Möglichkeit nicht bloß erkannt, sondern auch zuerst die Schritte getan, die ihnen solche Möglichkeit nahelegte. Die Parole ihres Handelns drängte sich ja förmlich auf: Union, Einigung des Dogmas und der Regionalkirchen, Schaffung einer einigen französischen Nationalkirche. Union, das war die Aufgabe, zu deren Lösung die Theologen in Paris zusammentraten. Vorerst handelte es sich zwar nur um die Union der französischen Kirchen, aber schon tauchte am Horizonte auch die Forderung nach Union aller Kirchen, das heißt nach der Schaffung der katholischen Universalkirche als Zukunftsproblem auf. Frankreich betrat zuerst die Bahn der Union und erreichte tatsächlich das heiß erstrebte Ziel, die Nationalkirche. Die Vorbedingung war die Schaffung eines einigen nationalen Dogmas. Sie wurde von der Universität Paris erfüllt. Dann war die allerschwerste Aufgabe zu erledigen, die siegreiche Durchsetzung des neuen Nationaldogmas. Hierfür reichte aber der Kampf der Geister nicht aus. Blut musste den Kitt abgeben, um die Stücke zur Einheit zusammenzupressen. Die Autorität des Schwertes und Scheiterhaufens musste aufgerufen werden, um dem Nationaldogma siegreich seine Bahn zu brechen. Von nun an war jeder Christ und auch der Gottgläubige ein Ketzer, wenn er sich weigerte, Gott im Schoße der Nationalkirche zu dienen. Und es weigerten sich viele. Aber schon war auch vorgesorgt, die trotzig Widerstrebenden zu beugen. Der starke weltliche Arm war bereit, dem Dogma der geeinigten Priesterschaft zum Siege zu verhelfen. Nicht bloß über dogmatische Probleme war in den Konferenzen der theologischen Abgesandten zu Paris gesprochen worden. Sehr weltliche Dinge wurden oft hinter den verschlossenen Türen der Universität erörtert. Und bei solchen Geheimsitzungen waren dann häufig hohe Beamte des französischen Königs Philipps IV. Zugegen. Was dann beraten und beschlossen wurde, sollte sehr bald aller Welt offenbar werden. Der erste französische Nationalpapst. hören wir jetzt vorerst mit dem ganzen kindlichen Vertrauen der Relativisten auf die Echtheit der mittelalterlichen Geschichte zu, was diese Geschichte uns über die kirchlichen Vorgänge zum Beginn des 14. Jahrhunderts in Frankreich zu erzählen weiß. Im Jahre 1305, so lautet die Geschichtserzählung, war wieder ein Papst der Universalkirche zu wählen. Die Kardinäle der Universalkirche vereinigten ihre Wahlstimmen auf den Erzbischof von Bordeaux, Bertrand de Groot, der sich als Papst der Universalkirche Clemens V. nannte. Der damalige König von Frankreich, Philipp IV., soll die Kandidatur dieses Bertrand de Groot mit einigem Nachdruck den Wählern empfohlen haben. Clemens V. und Philipp IV. Verstanden sich so gut, dass der neue Papst gar keine Anstalten traf, Frankreich zu verlassen und nach einigem Umherziehen in dem südfranzösischen Städtchen Avignon seine päpstliche Residenz aufschlug. So geschah es, erzählt die Geschichte weiter, dass der altehrwürdige Papststuhl in der christlichen Welthauptstadt Rom leer stehen blieb, obwohl nach Gottes Ratschluss der Sitz des Oberhauptes der Universalkirche immer da in der Tiberstadt sein sollte, da, wo die Gräber der Apostelfürsten liegen. Mit dem Verbleiben Clemens V. in Frankreich habe so das 70-jährige Exil des Papsttums seinen Anfang genommen, erzählt die Geschichte. Was aber die so redselige Geschichte ganz vergisst zu erzählen, das Wichtigste bei dieser Exilsangelegenheit, das ist eine psychologische Tatsache, über die wir einfach sprachlos sind. Von Ausnahmen abgesehen, die so verschwindend sind, dass sie nicht zählen, regte sich über das Exil des Papsttums keine christliche Seele irgendwie auf. Was aber dieses Schweigen der Quellen über die Empörung der ganzen Christenheit wider den Papst, wider alle Päpste in Avignon bedeutet, oder vielmehr wie es zu erklären ist, darüber muss sich der Leser näher in meiner Schrift Rätsel Rom unterrichten. Die treuherzige Erzählung der Geschichte von der Übersiedlung des Papsttums von Rom nach Avignon ist nämlich durch und durch Lüge. Meine Leser wissen es ja bereits, eine katholische Universalkirche mit einem Universalpapst zu Rom hat es vor dem 15. Jahrhundert gar nicht gegeben. Darum konnte im Jahre 1305 weder der Residenzsitz des Universalpapstes von Rom nach Avignon verlegt, noch überhaupt ein Universalpapst gewählt werden.